Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich freue mich wieder hier zu sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche, die diese Woche auch wieder ein bisschen kürzer ist durch den Feiertag am Donnerstag. Nichtsdestotrotz legen wir jetzt los, so wie wir das kennen, montags mit einer freien Runde. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Jedes Thema ist möglich. Vielleicht können wir uns ja auch über den Grand Prix, ich nenne den Grand Prix immer noch Grand Prix, unterhalten, wenn ihr ihn gesehen haben solltet am Samstag. Wie fandet ihr es? Wie seid ihr mit der Platzierung zufrieden? Sowohl von Norwegen als auch von Deutschland. Aber generell offene Themen nach 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht, das ist der Michael, und Michael ist 34. Hallo Michael. Guten Morgen Domian, guten Morgen die Zuhörer. Was? Guten Morgen Domian und guten Morgen, was hast du gesagt? Die Zuhörer. Die Zuhörer, ja. Guten Morgen Domian und guten Morgen Deutschland. Ja, genau. So machen wir es. Nennst du den Grand Prix? Das ist mein Thema. Ach, das ist aber ein Zufall. Das ist aber toll. So schnell ging das. Ohne, ja. Habt ihr von euch aus angerufen zu dem Thema? Ja, ich habe angekündigt. Ja, dann wollen wir gleich mal loslegen. Michael, 34. Zufrieden mit dem Ergebnis? Erstmal wollte ich dich fragen, findest du, dass das so ein Grand Prix ist oder deine eigene Meinung? Du wirst meine Meinung hören. Ja, bitte. Ja, also ich muss sagen, also in der Regel haut mich diese Musik überhaupt nicht mehr um. In der Regel bin ich sehr gelangweilt bei diesem Spektakel. Aber ich finde den Siegertitel sehr nett. Ist eine schöne Ballade. Eingängig, gibt sicher einen großen Hit, wird ein großer Hit. Und ich muss sagen, trotz aller Unkenrufe und böser Zungen, so schlecht fand ich den deutschen Beitrag nicht. Ich auch nicht. Das war eine gute, eine schöne Tanz, eine flotte Nummer. Und ich bin ein großer Fan von Frau von These, die ich sehr erotisch und sehr scharf fand. Leider viel zu kurz ist sie zu sehen gewesen. So, das ist meine Meinung. Jetzt deine Meinung, Michael. Ja, was ich dazu zu sagen habe, ist erstmal, ich teile es, was du sagst. Und zwar die Meinung, dass das wirklich nichts mehr mit Grand Prix zu tun hat. Mhm. In dem Sinne, ich war mit einer Freundin und wir haben Kinder und haben davor gesessen, haben ein Spielchen gespielt, mhm. Punkte gesammelt, 1 bis 10, 10 war gut, 1 war scheiße. Mhm. Und wir hatten Norwegen, ja, ich glaube so zwischen 1 bis 10 da drin, mhm. Hatten Deutschland auch relativ mit 37 von 40 möglichen, auch in die Top 5, Top 10 genannt. Ah ja, ja. Türkei war für uns absolut der Favorit, das war unser Gewinner. Ehrlich? Der wurde der Vierter. Mhm. Aber wenn ich ehrlich bin, wir hatten mit dem Start Nummer 17 eigentlich davor, bis Dänemark war 16, glaube ich, mhm. Zwei Titel, also von 1 bis 16, wo Dänemark kam, Balladen, da konnte man nur einpennen, ganz ehrlich. Also das ist meine Meinung. Mhm. Nichts gegen Musik. Ja. Aber das hat... Also mir ist das von den meisten Oststaaten, das ist mir zu folkloristisch. Ja. Das ist für mich kein, das ist nicht mein Geschmack, sagen wir so. Oh. Was sehr anspruchsvoll war, aber wahrscheinlich viel zu anspruchsvoll für den Grand Prix, war Patricia Kaas. Das war ein ganz irres Chanson, wo ich schon dachte, das ist toll, das macht Gänsehaut. Stimme. Ja, aber das ist nichts für diese Veranstaltung. Das muss ein bisschen mehr Party sein und oder ja, es muss eingängiger sein. Was spektakulärer ein bisschen. Bitte? Ein bisschen Pep und ja, dynamischer, finde ich. Ja. Also was ich ja bei diesem Jungen aus Norwegen sehr anerkenne, der hat das Stück selbst geschrieben. Das ist nicht irgendeine künstliche Geschichte, wo da 50 Leute mitgemischt haben. Und es ist eine eingängige Nummer, da kann man gar nichts gegen sagen. Oder? Nein, ja. Die Fiedelei war auch super von ihm. Ja. Er wird ja aus Harry Potter bezeichnet. Ja, wahrscheinlich war er so erfolgreich, weil er auch so ein bisschen romantisch rüberkam, so mit seiner Geige, so ein bisschen André Rieu-mäßig und dann Harry Potter, sieht er im Gesicht aus und naja. Hm. Wurde auch gleich wieder fertig gemacht von Stefan Raab, aber okay. Ja, ich finde diese Idee ja sehr, sehr, sehr gut, dass man Stefan Raab jetzt irgendwie mit einbaut in die Organisation, denn so geht das ja nicht weiter. Nichts gegen unseren Titel, Aber ich verstehe nicht, dass man da so künstliche Gruppen zusammensetzt, die es gar nicht gibt und die kein Mensch kennt oder kannte. Diesen Sänger kannten wir ja alle gar nicht. Er hat es gut gemacht, aber ich finde, da sollen gestandene Leute hin. Und nicht so Kunstprodukte. Eben, die sollen authentisch sein. Genau. Übrigens, ich habe eine Idee für die Wetten, dass Redaktion. Sollte uns jetzt ein Redakteur von Wetten, dass zu gucken, bitte ladet doch mal Frau von These in eure Sendung ein. Das ist doch absolut spektakulär. Ich möchte bitte Thomas Gottschalk auf der Couch sitzen sehen mit Dieter von These und wie die beiden plaudern. Das wäre doch was. Und die könnte vorher irgendeine Show, eine Tanznummer präsentieren. Ein bisschen barbusiger bitte noch als am Samstag. Das wäre ein bisschen piefig. Am besten noch am 13. Juni in Mallorca. Ja, genau, ganz genau. Nee, ich meine, piefig insofern, sie wollte ja noch ein bisschen freizügiger auftreten. Ja, die hat sich nicht getraut, oder? Doch, die wollte das schon. Man hat Zensur. Ja. Zensur war das, man durfte, sie durfte es nicht. Ja, aber große Publicity vorher, das ist doch, man will 100 Millionen Leute haben. Wahnsinn. Also mal ganz ehrlich, aber klar, Zensur, man weiß es auch beim Football, Super Bowl mit Janet Jackson, dass das natürlich nicht passieren soll. Aber warum so ein großes Ding, wenn man weiß, dass es sich etwas freizügiger zeigt, nicht nackt, aber spektakulär, authentisch, nicht zu dem Titel, aber ein bisschen spektakulär, dass man wach bleibt und Pep hat, finde ich. Ja, also du magst sie auch? Ja. Ich habe heute gelesen, das ist wirklich irre. Sie hat für diesen Mini-Auftritt, sie war ja vielleicht 60.000 Euro bekommen. Wahnsinn, für 40 Sekunden Auftritt. Also, ja. Die war während des ganzen Dings auf der Bühne, klar. Aber zu sehen, so richtig in der Kamera, war sie, lass es eine Minute gewesen sein, mir nicht. Bist du sicher? Ja, ganz zum Schluss kam sie. Ja. Ich dachte während des Titels die ganze Zeit, nun zeigt sie doch mal, ihr macht vorher so viel Werbung, nun zeigt sie doch mal. Man sah sie immer so im Hintergrund auf der Couch sich räkeln und die Kamera ging gar nicht auf sie rauf. Und dann zum Schluss kam sie. Weil sie Angst hatten wahrscheinlich, keine Ahnung. Was ich weiß es nicht. So, also du kannst so damit leben, wie es jetzt gelaufen ist? Mit dem Ergebnis aber schon. Ja, Norwegen gut, kann ich, aber Türkei wäre, aber Ukraine unter Ferner liefen, ein super Beitrag. Also, ja. Super Performance, ein riesen Spektakel, was die Russen, und in Moskau 42 Millionen, 38. Ja, also man muss den Russen ja wirklich zugute halten. Sie haben es ja jetzt wirklich gelernt. Das war ganz, ganz großes Showbusiness. Das hätte in Hollywood nicht anders laufen können. Die Show war perfekt. Ne? Astrein. Ach so. Und die hatten auch alle Angst, weil es das erste Mal war, dass Moskau ja gewonnen, also Russland gewonnen hat. Ja. Die Gastgeber waren, haben ja viel gesagt, das kann ja nichts geben, aber dann haben sie ja tief aus der Tasche gegriffen. Die können es jetzt auch, ja. Absolut. Ja, war auch eine riesen Performance, ohne Lichteffekte und den ganzen Special-Effekt zum Feuerwerken. Eher eingeschlafen. Michael, zum Schluss noch bitte ein Wunsch von dir. Wer sollte denn für Deutschland dort mal präsent sein? Sagen wir gleich beim nächsten Jahr. Wirklich? Ja, bitte, raus damit. Jemand, der Stimme hat, was unter die Haut geht und zwischen Pop und Ballade ist. Okay, nenn einen Namen. Ich hatte einen, aber den hatte ich vor einem Jahr schon. Macht ja nichts. In der Art Corinna May, aber etwas impulsiver. Mir fällt der Name nicht ein. Also es gibt eine Stimme, die wir haben, und die hat nie gesagt, dass ich das machen würde. Aha, die fällt dir nicht so genau ein. Naja, nein, ehrlich gesagt nicht. Michael, danke für deine Meinungsäußerung. Alles Gute. Ich hätte noch eine Autogrammkarte und dann war's das. Okay, dann legst du nochmal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Sehr gerne. Tschüss. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Unsere kostenfreie Nummer. Und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und schon geht's weiter mit Eva. Eva ist 18. Hallo Eva. Hallo. Hallo Eva. Um was geht's? Ja, also ich war 2 Jahre jetzt mit meinem Freund zusammen. Mhm. Und der hat jetzt mit mir Schluss gemacht halt. Und ich bin im 6. Monat schwanger von ihm. Oh. Ja, und halt... Er hat mich ja Schluss gemacht. Warum hat er Schluss gemacht? Weil er meinte, ich lasse ihm keine Freiheiten. Er wollte immer mit seinen Jungs laufen gehen und allen Scheiß. Wie alt ist er denn? Der ist 18. Auch 18. Mhm. Ja. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen Schluss gemacht? Ja, das war letzte Woche war das. Das ist hart, ne? Ja. Und jetzt hat er auch schon wieder eine neue. Oh. Eine 15-Jährige. Eine 15-Jährige? Ja. Seine Nachbarin. Hm. Lief denn da schon was mit der anderen, als ihr noch zusammen wart? Hast du eine Vermutung? Das weiß ich nicht, aber ich denke mal schon, weil er wurde die letzte Zeit auch ziemlich komisch halt. Er wollte halt keinen Sex mehr mit mir und also kuscheln war auch gar nicht mehr und so. Warum bist du denn schon schwanger? Ja. Ja, ich frage, du musst mir den Vorgang nicht beschreiben, wie man schwanger wird, aber beschreibe mir, warum ihr euch nicht vorgesehen habt. Ja, also die Pille hat nicht gewirkt, weil wegen Durchfall halt. Weil du Durchfall hattest? Ja. Ist das so? Wirkt die dann nicht? Nein, dann wirkt die nicht. Das wusste ich auch nicht. Bitte? Das wusste ich aber nicht. Steht das nicht im Beipackzettel? Ich habe keine Ahnung. Hm. Als du dann schwanger wurdest und das deinem Freund gesagt hast, wie hat er denn da reagiert? Also ich wollte es erst abtreiben und das wollte er nicht. Und Ach, du wolltest abtreiben und er wollte nicht? Ja, das wollte er nicht. Also er hat richtig rumgeheult. Dann habe ich ihm gesagt, ja, wenn du mir versprichst, dass du mich nie verlässt und alles, dann können wir das halt auch zusammen schaffen. Also das. Das kann man natürlich nicht verlangen von jemandem, dass er verspricht, einen nie zu verlassen. Das kann man ja nicht. Aber gerade jetzt in der Situation, also. Ist das natürlich besonders hart, das glaube ich dir schon. Ja. Andererseits, wenn es vorbei ist mit euch beiden und er das so empfindet, ist es natürlich auch eine ehrliche Konsequenz, sich dann zumindest als Paar zu trennen. Es ist natürlich alles hochkompliziert jetzt bei euch. Da kommt jetzt ein Kind. Er trägt Verantwortung, du trägst Verantwortung. Hat er sich denn dazu geäußert, wie das jetzt weitergehen soll? Nein, gar nicht. Der meldet sich auch gar nicht mehr oder so. Fragt auch nicht. Hat sich einfach so sitzen lassen? Ja. Fragt nicht, wie es dir geht? Nein, gar nichts. Macht sich keine Gedanken? Das wissen wir nicht, ob er sich Gedanken macht. Ja. Wie schätzt du ihn denn ein? Ist das so ein Typ, der jetzt wirklich sagt und tschüss? Oder denkst du, dass da schon so ein Verantwortungsgefühl hochkommt und er sich dann um dich kümmert und auch um das Kind kümmert? Nee, das glaube ich bei ihm weniger. Glaubst du weniger? Ja. Er hat zu dir gesagt, du engst ihn zu sehr ein. Ja, und weil ich was dagegen hatte, dass er Drogen nimmt. Ach so, was nimmt er denn für Drogen? Also, also so viel ich weiß, hat er in meiner Schule gekifft. Und Koks hat er auch schon. Koks auch schon? Ja. Wo hat er die Kohle denn dafür her? Der hat eigentlich gar kein Geld. Ich weiß auch nicht, woher der das kriegt. Also der hat da so ein paar in seiner Klasse, die halt auch so Drogen nehmen und so. Wenn du das so ein bisschen zurückrekapitulierst, du bist jetzt im 6. Monat schwanger. Seit wann läuft das nicht mehr gut zwischen euch beiden? Also das war halt, wo er sich so verändert hat. Bitte? So mir gegenüber. Ja, genau. Das ist schon 1-2 Monate so. Ach, länger noch nicht? Nee. Bereust du jetzt deine Entscheidung, dass du nicht abgetrieben hast? Irgendwie schon, ja. Aber da musste jetzt mal irgendwie meinen Kopf schütteln und dich rappeln und mal jetzt die neuen Situationen sehen. Ja. Der Typ ist weg, aber du kriegst ein Kind. Und das ist dein Kind. Mhm. Und das ist ja schon was sehr Tolles, dann ein Kind zu haben. Ja. Und letztendlich eine große Freude. Ja, das stimmt. Lebst du bei deinen Eltern noch? Ja, bei meinem Papa. Meine Mama ist vor 3 Jahren verstorben. Ah ja. Was sagt dein Vater zu der Situation? Also der war ziemlich sauer. Dass er mich jetzt sitzen lässt und so. Also, weißt du, ich sag's nochmal, wenn die Liebe nicht mehr da ist, ist die Liebe nicht mehr da. Mhm. Aber ich finde auch ganz schlimm, dass er sich so völlig vom Acker macht. Ja. Der müsste jetzt, ich meine, der ist auch ein junger Kerl, aber trotzdem, wenn er ein Kind machen kann, muss er sich auch um ein Kind kümmern. Ja. Müsste er sagen, pass auf, das ist nicht mehr, wir sind nicht mehr zusammen, Eva. Aber lass uns jetzt eine Übereinkunft treffen, wie wir das Ganze regeln. Das müsste er machen. Und du wärst auch bereit, ihn damit einzubinden, ne? Ja. Ja. Aber wenn er weiterhin Drogen nimmt, dann das möchte ich auch nicht so, dass er das verstehe. Mit dem Kind dann. Mhm. Die Vaterschaft wird er doch anerkennen. Ja. Ja. Da bist du sicher. Ja. Ja. Mhm. Das ist wirklich ein Schock, Eva. Und wenn er dann schon wieder eine neue hat, ist das natürlich besonders schmerzlich. Das tut einfach weh. Ja. Diese eine Woche, hast du dich jetzt zurückgehalten oder hast du irgendwie noch versucht, mit ihm in Kontakt zu treten? Ich habe alles versucht. Also er ist seit gestern mit der zusammen und dann habe ich halt aufgehört zu kämpfen. Also ich habe ihn angeschrieben, ich habe ihn angerufen. Hast du gebettelt? Nicht gebettelt, aber er meinte ja erst, er braucht erst ein bisschen Zeit. Und will erstmal keine Freundin, will erstmal alleine sein. Mhm. Ja. Deswegen habe ich mir halt noch ein bisschen Hoffnung halt so gemacht. Also ich würde dir auch raten, den jetzt erstmal in Ruhe zu lassen. Zieh du jetzt erstmal gut und ruhig deine Schwangerschaft durch. Das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ja. Und wenn die Sache über die Bühne ist, dann würde ich nochmal das Gespräch suchen, aber nicht im Sinne von ihrer Beziehung, sondern wie er sich das vorstellt, ob und wie er sich kümmern will und möchte. Ja. Also, jetzt muss ich an deinen Stolz appellieren. Jetzt ruf den nicht mehr an. Ja, also, ich habe jetzt auch aufgehört damit. Ja, er hat ja schon sehr wehgetan, er hat dich verlassen und er dann gleich eine neue. Ja, obwohl er gesagt hat, halt, er will keine Freundin erstmal. Mhm. Hast du denn ein paar gute Freunde um dich rum? Ja. Ja, also du bist nicht alleine auf der Welt. Nein, das und mit seiner Mutter habe ich auch noch ganz viel Kontakt. Also, das ist ja gut. Also du bist schon ganz gut aufgehoben und kannst auch mit vielen Leuten reden. Und, ja. Meine Schwestern sind auch da. Und ja. Was machst du denn? Bist du noch Schülerin? Nein. Sondern? Ja, ich bin zu Hause halt. Hast du denn deinen Schulabschluss? Nein. Nein? Mm-mm. Warum nicht? Ja, ich habe das 9. wiederholt und dann habe ich das doch nicht wieder geschafft. Na gut, also nicht gut, aber jetzt musst du dich erstmal um das Kind kümmern. Ja. Aber dann, du bist erst 18 Jahre. Das werde ich auf jeden Fall nachholen. Ne, finde ich auch. Das musst du machen. Das musst du für dich und für dein Kind machen. Du musst auf eigenen Beinen irgendwann stehen. Möglichst mit einer Ausbildung irgendwann. Ja. Ja. So, Eva, jetzt versuch mal ein bisschen Abstand zu nehmen von dem Kerl. Ja. Und konzentriere dich auf dein Kind. Und freue dich drauf und hoffe, dass alles gut über die Bühne geht. Ja. Und dann beginnt einfach ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und ich bin sicher, wenn du den Kleinen oder die Kleine dann in den Arm hältst, dann wirst du das auch so sehen und dich wahrscheinlich sehr freuen und dann merkst du einfach, dass ein anderes Leben beginnt. Mhm. Hm? Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Könnte ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Dann legst du offen, wir rufen dich nochmal an. Okay, danke schön. Tschüss, Eva. Tschüss. Ciao. Liebe Leute, ich möchte euch unser Thema schon mal ankündigen von Mittwoch. Mittwoch heißt das Thema, ich habe meinen Glauben verloren. Und ich möchte mit Zuschauern und Zuhörern sprechen, die einmal im religiösen Sinne sehr gläubig waren, die aber dann durch ein bestimmtes Erlebnis, einen Schicksalsschlag oder auch einen Entschluss den Glauben verloren haben. Vielleicht sogar von heute auf morgen. Ich meine das in erster Linie im religiösen Sinne, aber man kann ja auch den Glauben an die Menschheit verlieren oder den Glauben an den Partner verlieren oder den Glauben an eine Freundschaft verlieren. Ich habe meinen Glauben verloren. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wer da gerne mitmachen möchte, ihr könnt jetzt euch natürlich schon anmelden über die Mailadresse domian@wdr.de. Heute offene Themennacht, freie Runde und herzlich willkommen, sage ich, zu Michael 46. Hallo Michael. Hallo Domian, guten Morgen erstmal. Schönen guten Morgen. Na, ich rufe an, weil mein Freund sehr, sehr krank geworden ist jetzt wieder. Also der ist vor 7 Jahren an Krebs erkrankt. Ja. Lymphknotenkrebs hatte ich bei dir in der Sendung auch schon mal gehört. Ja. Und vor 7 Jahren ist er erkrankt. Mhm. Genau, da sah so schlecht aus, dass ihm also keiner mehr eine Chance gegeben hat. Mhm. Und dann hat er eine leichte Chemotherapie gekriegt. Mhm. Weil eine Stärke konnten sie nicht machen, weil das Herz ja auch schon in Mitleidenschaft bezogen war. Mhm. Und hat sich auch alles gut entwickelt. Der Tumor hat sich im Gewebe vernarbt, ist auch nicht wieder größer geworden. Ja. Und jetzt eigentlich vor 3-4 Monaten habe ich gemerkt, dass es also schlechter wird von seinem Verhalten her. Und ich muss dazu sagen, wir sind auch angeschlossen an so einen Pflegedienst. Er hat jetzt die Pflegestufe 3. Mhm. Also, das heißt, es geht, ging ihm schon eine ganze Weile nicht mehr gut, in den letzten Monaten. In den letzten Monaten, richtig, genau. Ja. Aber da habe ich das halt nur gemerkt, weil ich halt jeden Tag mit ihm zusammen war. Ne? Ach so. Also, wir sind ein Paar, schon seit knapp 10 Jahren zusammen. Mhm. Wie alt ist dein Freund? Der ist 77. 77? Ah, ja. Großer Altersunterschied. Mhm. Ja, aber das macht mir nichts, das macht ihn nichts. Ja, ja, ist auch okay, ja, ja. Jetzt aus seiner vorigen Zeit hat er 2 Kinder mitgebracht, die haben es auch akzeptiert. Ja. Und also nach 7 Jahren ist der Krebs dann wieder ausgebrochen, kann man das so sagen? Das kann man sagen. Und es geht ihm jetzt verhältnismäßig sehr schlecht? Ja, also vom Verstand her, vom Gedanken ist er klar beim Verstand. Mhm. Aber er muss halt miterleben, was er jetzt schon alles nicht mehr kann. Was kann er denn jetzt alles schon nicht mehr? Na, er kommt nicht mehr allein aus dem Bett raus. Mhm. Er muss gewaschen werden, er muss Zähne geputzt kriegen, er muss Essen also ich muss ihn füttern, also ich muss ihm das zureichen. Ja. Hat er denn noch Appetit? Ja, also wenn ich da bin, von der Arbeit komme, und dann sagt er mal, nee, er will nicht essen, aber ich bin der Meinung, dass es ihnen zu anstrengend ist. Mhm. Und wenn ich komme, wenn ich ihm das reiche, ist da alles auf. Und er verdrängt das natürlich auch so, dass er sagt, nee, er hat keinen Krebs. Die Regie hat er vorher mal mit ihm gesprochen gehabt. Und er hat dann gleich abgeblockt, nee, hat er nicht. Und so ist vielleicht auch so ganz gut. Ach so, er sagt über sich, ich habe gar keinen Krebs. Ja, ja, genau. Obwohl die Ärzte ihm das klar gesagt haben? Nee, ich hab heute nochmal im Krankenhaus angerufen und habe dann nochmal nachgefragt. Und da haben die mir dann versichert, dass halt die Lymphknoten wieder dicker geworden sind. Ja. Aber genau wollte sie mir keine Auskünfte geben, finde ich auch okay so, weil der Arzt ja dafür zuständig ist. Ne? Aber du weißt, dass der Arzt ihm die Wahrheit gesagt hat? Ja, der Arzt hat gesagt, dass die Lymphknoten, also die er vorher noch nicht hatte oder die waren vorher noch nicht zu sehen, dass die mächtig dick geworden sind. Ne? Ja, dicke Lymphknoten bedeutet ja noch nicht unbedingt Krebs, aber in dem Fall ist das jetzt so. Naja, in dem Fall ist es, weil also er den Morbus Hodgkin hat. Okay, aber nochmal gefragt, der Arzt hat ihm gesagt, wie ernst die Situation ist? Nein, nicht hundertprozentig. Er hat nur gesagt, die Lymphknoten sind dick. Genau. Also. Und dein Freund hat dann nicht weiter nachgefragt, ist das jetzt ein erneuter Ausbruch der Krankheit? Nee, er war nicht in der Lage dazu. Ah ja. Also wir haben ihn ja kaum darauf gekriegt, ne? Fragt er dich denn ein bisschen näher oder will er das gar nicht hören? Na, ich habe ihm das so gesagt, wenn der liebe Gott dich holen will, dann meldet er sich, dann nimmt er dich mit und dann habe ich gesagt, dann geh ruhig mit, dass ich einfach die Angst mitnehme. Ich meine, gut, er spürt das schon, ne? Mhm. Der spürt auch, dass mit seinem Körper irgendwas los ist, weil... Als du das gesagt hast mit dem lieben Gott, wie hat er denn darauf reagiert? Man muss da lachen. Er muss da lachen? Ja. Wie interpretierst du dieses Lachen? Na, indem er das so als ein bisschen als lustig nimmt, weil ich also zu ihm gesagt habe, naja, wenn der liebe Gott einen Drogisten braucht, weil er Drogist gelernt hat, dann, weil es ja heute keine Drogisten mehr gibt, weil er natürlich Drossbach, Schlecker und so, die haben ja alle nicht Drogist gelernt, und dass er da jemanden braucht, der Ahnung hat. Glaubst du es ihm, dass er das so locker nimmt oder ist tief in seinem Inneren, du hast gerade eine Andeutung gemacht, ist es ihm klar, was los ist? Ich glaube, das ist ihm klar. Mhm. Aber offensichtlich sind da Signale, dass er nicht richtig darüber sprechen möchte. Nee, also ich denke mir, die Koordination, die ist so ein bisschen Er ist auch ein bisschen dement. Also, er vergisst immer sehr, sehr viel auch. Und ich denke mir, er hat also die Gabe, dass er das gut verdrängt. Ne? Dann ist das ja eigentlich auch eine Gnade. Dann würde ich an deiner Stelle, das tust du ja auch nicht, würde ich ihn auch nicht dann direkt auf die Wahrheit hinführen, wenn er das so gar nicht wünscht. Nee, ja, genau, richtig. Das denke ich auch. Mhm. Und ich habe dann zu ihm gesagt, naja, man muss immer jeden Tag damit rechnen, dass es passieren kann. Also es gibt keine Möglichkeiten mehr der Behandlung, der Operation, gar nichts mehr? Also sagen wir so, sein Hausarzt, der hat ihn konfrontiert, dass er mit dem Chemoarzt nochmal sprechen möchte. Und weil er hat ja auch noch so Nebenerkrankungen, so wie Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, ob man da halt noch eine leichte Chemotherapie machen kann oder ob man da Abstand nehmen soll, ne? Ja. Und was sagt der Arzt? Naja, bisher hat er sich noch nicht gemeldet. Er ist schon jetzt eine Woche wieder zu Hause. Ja. Er war 2 Wochen im Krankenhaus. Da bin ich immer gependelt von Arbeit zum Krankenhaus. Hast du denn von dir aus so, vielleicht so intuitiv auch das Gefühl, es ist besser, wenn man ihn in Ruhe lässt und vielleicht gar nicht mehr quält mit einer Chemotherapie? Ja, bin ich also der Meinung. Denn so wie du es jetzt geschildert hast, würde die Chemotherapie ja keine Heilung mehr bringen, sondern maximal eine Lebensverlängerung. Ja, ich glaube eher eine Lebensverkürzung. Glaube ich. Ja, oder eine Lebensverlängerung mit mehr Qualen, das ist ja immer die große Frage. Na, ich glaube also auch, dass sein Herz das nicht mitmachen würde. Hat er denn? Ja. Weil er hat auch noch Vorkammerflimmern und so, ne? Und da weiß man nicht, wie da die Chemotherapie, weil die haben sie nämlich abgebrochen, weil das Herz also nicht mehr so richtig mitgemacht hat. Und dann haben sie auch nicht wieder angefangen mit der Chemotherapie, weil sie gesagt haben, na, ist besser, wenn es nicht der Fall ist. Und zur Zeit, also in den 6 Jahren, wo er die erste Chemotherapie gekriegt hat, ist er ja auch an Sauerstoff jetzt angewiesen. Ah ja. Und hat er denn starke Schmerzen zur Zeit? Nee, überhaupt nicht. Das ist ja auch gut. Er kriegt zwar hier die Novamintropfen. Ja, das ist ja noch nicht so ganz das härteste Mittel. Richtig, aber die reichen halt noch. Ne? Wie ist das denn für dich, Michael? Du bist mit deinem Freund, der 77 Jahre alt ist, mit dem bist du seit 10 Jahren zusammen. Und jetzt siehst du, wie dein Freund ja, stirbt oder dahin siecht. Wie ist das für dich? Wie erlebst du das? Ja, ich finde das also grausam, weil ich ja wirklich jeden Tag da bin und auch jeden Tag mit ihm Kontakt habe und so. Und ich muss sagen, mir tut er leid, dass ich ihn so sehen muss. Weil ich kann nichts machen. Ja. Ich konnte nur die Ärzte Bescheid sagen. Ich kann auch immer nur anrufen, sagen, dass er mal vorbeikommen soll, ihm sagen, klipp und klar, was jetzt passieren soll. Und du sagst gerade, dass dein Freund war verheiratet früher? Genau. Und er hat noch 2 Kinder. Die sind wahrscheinlich auch schon sehr erwachsene Leute. Ja, sind älter als ich. Kommen die auch zu Besuch? Ja, jetzt kommen sie also regelmäßig. Die melden sich auch jetzt regelmäßig, was wir vorher halt nicht so gemacht haben, weil gut keine Zeit gewesen ist, ne? Akzeptieren denn die eure schwule Verbindung? Ja. Also da gibt es keine Schwierigkeiten. In welchem Alter ist denn dein Freund hat sich umorientiert zu Männern? Wie alt war er da? Also er hatte schon gesagt, dass er schon damals, wie er geheiratet hatte, sich auf Männer orientiert hatte. Deswegen hat er sich auch eine Frau genommen, die so männlich ausgesehen hat. Ach so. Ja, da hat er zu mir gesagt, hat man immer drüber gesprochen gehabt, ne? Ja. Und naja, eigentlich dachte er, gab es halt die Möglichkeit. Er hatte seine Frau kennengelernt. Wunderbar. Wie lange war er mit der verheiratet? Na, verheiratet, die ist auch an Krebs gestorben. Ja. Vor 25 Jahren. Ja. Und 20 Jahre war er mit ihr zu. Ach so. Und dann hat er sich für die Männerwelt wirklich, also offen auch interessiert. Genau. Ja, da war er dann auch schon gut 40, ne? In die 40. Nee, erst spät gerade, also weit in den 40, also über 50 Wochen. Ach so. Also ich habe ihn erst, wie gesagt, er ist in regelmäßig, der hat dann noch mal so ein paar Frauen gehabt und so, aber das war nicht so für ihn. Als Alibi oder sowas. Und dann hatten wir uns halt kennengelernt, ne? Jetzt hast du mich angerufen zu diesem Thema. Was ist genau der Grund? Na, ich wollte meinem Freund eine Freude machen, weil er jeden Tag, wenn Domian gibt, Domian sehen möchte. Ach, das ist ja nett. Wie heißt denn dein Freund mit Vorname? Ewald. Wie? Ewald. Ewald. Dann grüße ich mal von hier aus. Er hat sich denn Ewald und wünsche von Herzen alles Gute. Er guckt uns jetzt im Moment auch zu oder hört uns zu? Ja, er guckt uns zu. Ich bin jetzt auch ins Zimmer gegangen, weil der Fernseher ein bisschen laut sein muss, damit die Rückkupplung nicht hier sind. Nun haben wir ja sehr offen gesprochen und er hat das ja jetzt via Fernsehen oder Radio mitgehört. Ist das okay für dich und für euch? Ja, ich hatte vorher mit ihm nochmal drüber gesprochen gehabt, dass ich auch nur für ihn da in eine Sendung gehe, weil er wirklich interessant die Sendung, aber ich weiß nicht, ob er mich jetzt gehört hat, weil beim Fernsehen gucken macht er auch manchmal die Augen zu und knickt dann mit dem Kopf weg. Ach so. Und dass er dann auch nichts mehr hört, weil die Konzentration eigentlich nicht mehr da ist. Verstehe. Und daher, ich kann ihn halt nur unterstützen, wie ich kann, aber ich kann ihn halt nicht heilen. Ne? Mhm. Wenn das in meiner Macht wäre, wäre schön. Und deswegen habe ich am Freitag auch nicht den jungen Mann verstanden bei dir, der mit seiner Mutter, der dann gesagt hat, er hat sie vor 4 Wochen das letzte Mal gesehen. Mhm. Und gut, ich meine, das muss jeder mit sich selbst ausmachen letztendlich. Ne? Ja. Und aber ich könnte es nicht, dass ich jetzt sage, so 4 Wochen sehe ich dich jetzt nicht, weil ich das nicht akzeptieren kann, wie das jetzt momentan ist. Im Gegenteil, jetzt muss ich ihn jeden Tag quälen, damit er jeden Tag motiviert wird. Ne? Ja. Ist das so geplant, dass er, solange es irgend möglich ist, oder auf jeden Fall zu Hause bleiben wird? Also sein Wunsch war, hat er auch geäußert, wie er im Krankenhaus gewesen ist, dass er zu Hause sterben will. Mhm. Und da habe ich ihm gesagt, wie er aus dem Krankenhaus rausgekommen ist, den Wunsch müsste ich akzeptieren. Ja. Und ich habe auch zu ihm gesagt, wir machen jetzt noch die Behandlung, die zu Hause möglich sind. Mhm. Und die anderen Behandlungen nur dann, wenn du auch willst. Genau. Und wichtig ist, wenn er Schmerzen hat, dass er sofort gute Schmerzmittel bekommt. Dass er nicht leiden muss. Das ist ganz wichtig, finde ich. Genau. Ich finde auch toll, muss ich auch sagen, dass du zu deinem Freund stehst und dass du das alles jetzt so machst. Und ich habe ja hier auch schon Geschichten gehört, wo man dann den Freund oder die Frau verlässt, wenn die schwer krank wird und ihn oder sie alleine lässt. Aber das finde ich ja sehr schön und toll bei euch. Na, ich habe mir gesagt, wenn ich jetzt ja betroffen gewesen wäre, dann würde mir auch helfen, ne? Ja. Und deswegen, warum soll ich weglaufen? Jetzt brauche ich ja meine Hilfe am meisten eigentlich. Ja, weißt du, das ist so dieser altmodische Spruch von früher, dieses in guten und schlechten Zeiten, ne? Mhm. Aber manches Altmodische finde ich sehr gut und das ist eine tolle Einstellung eigentlich, eine richtige menschliche Einstellung. Ja. Ja. Michael, also nochmal. Ich muss nochmal dazu sagen, es ist immer, also nicht, aber ich habe schon auch Punkte, wo ich sage, so, ich muss mich mal kurz ein bisschen zurückziehen. Glaube ich, das ist normal. Dass man auch da nicht mehr kann und so, ja. Ne, auch weil dann die Emotionen kommen, ne? Ja. Aber das gehört alles dazu, glaube ich. Das ist alles normal. Mhm. Hast du denn sonst noch jemanden, mit dem du dich mal ab und zu ein bisschen aussprechen kannst? Ja, das ist eigentlich der Pflegedienst oder meine Geschwister, ne? Ah ja, das ist auch gut, dass du eingebunden bist, ja. Mhm. Michael, also Kompliment, was du machst. Und nochmals liebe Grüße an den Ewald. Ja. Und macht euch die Zeit, die ihr habt, so gut wie irgend möglich. Das wünsche ich euch von Herzen. Ja, wir geben uns die größte Mühe. Ja. Und seine Diabetikerärztin hat gesagt, er kann Torte essen, wie er will. Er kann, muss auch, wenn er Zucker ein bisschen höher ist oder sowas, weil das sein Lieblingsgericht ist, Torte. Ach, ja, klar, ne? Sicher. Wenn er Hunger drauf hat, soll er alles essen, finde ich auch. In der Situation jetzt da ist es völlig egal. Das kann man dann machen, finde ich auch. Ja. Nee, dann danke ich dir, dass du mir zugehört hast. Sehr gerne, Michael. Alles Gute euch beiden wünsche ich von Herzen. Ja, danke. Und ein Autogramm wollte ich schon mal haben für ihn. Dann rufen wir dich gleich auch nochmal an. Jo, schönen Dank, ja. Tschüss. Tschüssi. 0800 220 50 50. Übrigens nochmal ein Hinweis für die Autogrammwünsche. Die könnt ihr auch tagsüber anfragen über die 1 Live Hotline. Da kriegt ihr dann auch etwas zugeschickt, eine Autogrammkarte, wenn ihr das gerne wollt. So, weiter geht es mit um 1.34 Uhr. Mich fragen ja manchmal Leute, ist das eigentlich immer live, was ihr da nachts veranstaltet? Na klar ist das live. Ohne live ging das ja gar nicht, weil ihr ja anruft und das ist eine schnelle Aktion. Anruf hier bei meinen Leuten in der Regie und dann geht das hier in die Sendung rein. Also, hier ist der André. André ist 22. Hallo André. Hallo Domian. André, um was geht's? Ich rufe an, weil ich vor circa 2 Jahren circa 65 Kilo abgenommen habe. 65 Kilo? 65 Kilo. In welchem Zeitraum? Das war ein Zeitraum von circa einem Jahr. Wow. Das ist aber eine stramme Leistung. Das ist eine Menge, ja. Aber hallo, von wie viel auf? Von 140 auf damals 75. Boah. Wie hast du das denn angestellt? Im Prinzip habe ich einfach nur die Ernährung umgestellt. Ja, was das heißt Sport konkret? Konkret heißt das, ich bin von so Fertigsachen wie Pizza etc., bin ich, also denen habe ich komplett den Rücken gekehrt. Hast du früher in Mengen verdrückt? Ja, in Mengen eigentlich nicht, aber eben ausschließlich. Und das war, glaube ich, der Fehler. Echt? Und da wird man dann so übergewichtig von, wenn man das gar nicht mal in Mengen isst, sondern nur ausschließlich, dann wird man da so dick von? Ja. Oder auch viel Süßes zwischendurch und Chips richtig, und ja, Cola und diesen ganzen Dreck. Ja, genau. Und ja, das hat sich halt so durchs ganze Leben eigentlich gezogen. Und das war dann eben so extrem, dass ich dann halt auch irgendwann den Schlussstrich ziehen musste und gesagt habe, das geht so nicht weiter. Warum hast du den Schlussstrich gezogen? Den habe ich gezogen, eben weil ich da keinen Sinn mehr drin gesehen habe. Es ging mir eigentlich immer schlechter damit. Du hast ja, ich gehe mal davon aus, du hast ja wahrscheinlich selbst auch nicht gefallen, oder? Nein. Nee. Und das ging halt so weit, dass ich mich immer weiter zurückgezogen habe. Mhm. Auch von Freunden abgewendet habe, Familie etc. Ja. Und dann habe ich im Prinzip ein Jahr so eine Art Break gemacht. Aber dann warst du in diesem Jahr des Abspeckens aber auch eisenhart mit dir, ne? Ja. Sag nochmal ein paar Beispiele, auf was du verzichtet hast. Also keine Pizza mehr, keine Fritten mehr. Was noch? Keine Süßigkeiten? Überhaupt keine Süßigkeiten. Keine Schokolade, kein Zucker, kein Gebäck, keine Torten. Überhaupt nichts. Also eigentlich alle Dickmacher, die so üblich sind, alles weggelassen. Ja, dafür hast du nur noch gegessen was? Salat, ja. Obst, ja. Fisch. Ja. Und ja, also allerhand kalorienarme Sachen. Hast du gehungert während dieser Zeit? Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, am Anfang nicht. Hm. Allerdings ist das natürlich so, wenn man schon ein gewisses Gewicht verloren hat, dass es dann natürlich immer ein bisschen weniger ist, was man dann mit der Zeit abnimmt. Ja. Und gegen Ende hin habe ich auch teilweise schon mal das ein oder andere Mal gehungert. Mhm. Hast du diese Umstellung wirklich radikal von einem Tag auf den anderen gemacht? Ja. Sehr gut, so muss man es machen. Genau. Alles andere ist Quatsch. Alles andere, also ich habe es mir auch immer vorgenommen, so ein halbes Jahr, bevor ich wirklich angefangen habe, immer gesagt, ich muss langsam mal was tun. Und dann irgendwann war wirklich der Schlussstrich, wo ich dann... André, ein großes Kompliment. Wirklich, ja, großes Kompliment. Das ist eine harte Sache und das zeigt mir, dass du einen eisernen Willen hast. Ja. Es gibt Tausende von Menschen, die das nicht schaffen, die immer wieder zurückflutschen und umkippen und dann doch hier was naschen und da und das so durchzuziehen. So, von über 140 Kilo runter, wie wiegst du jetzt gerade aktuell? Im Moment um die 80 Kilo. 80, das ist doch perfekt. Wie groß bist du? 1,83. Ja, das ist ideal. Bist du jetzt zufriedener mit dir? Ja, ne? Was frage ich? Ja, und genau da ist das Problem. Eigentlich habe ich teilweise das Gefühl, dass es mir eigentlich jetzt schlechter geht als vorher. Ach, warum? Ja, weil... Lass mich eben kurz fragen, sonst habe ich es vergessen. Wir knüpfen gleich wieder an. Wenn man so viel abnimmt, hat man ja irgendwie so... Hängt das Gewebe ja und die Haut. Richtig. Ist das bei dir auch im Bauchbereich? Im Bauchbereich, ja. Hast du es wegoperieren lassen? Habe ich wegoperieren lassen. Sieht aber auch ganz okay aus, wenn man ihn anguckt jetzt. Der sieht ganz okay aus, so, ja. Jetzt erklär mir, warum du nicht zufrieden bist. Ich bin nicht zufrieden. Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es mir eigentlich selber nicht wirklich erklären. Ich denke, es liegt daran, dass ich einfach jetzt viel mehr auf mich achte, auch auf das Äußere achte, vielleicht ein bisschen eitler geworden bin. Mhm. Auf was denn zum Beispiel? Ja, ich sag mal, im Prinzip der ganze Körper. Ja. Also das fängt schon damit an, wenn ich andere Männer in meinem Alter sehe und da fange ich dann immer an zu vergleichen, mhm, wie zum Beispiel der Oberkörper ist oder so und wie das bei mir ist. Das ist natürlich, da ich ein hohes Gewicht hatte, schon allein vom Knochenbau natürlich ein bisschen breiter immer, mhm, und sieht natürlich nicht immer dann so, ich sag mal, hundertprozentig top aus. Ja. Aber es geht eigentlich. So, das ist ein wichtiges Wort. Es geht eigentlich. Du musst ja, nicht Mr. Universum werden. Richtig. Das war auch nie mein Ziel. Nur, lass mich mal zwischendurch was sagen. Ja. Ich glaube ja auch, wenn man sowas geschafft hat, Das heißt natürlich nicht, dass man dann automatisch das Lebensglück gepachtet hat. Ja. Aber man hat ein, im wahrsten Sinne des Wortes, dickes Problem weniger. Richtig. Und muss sich dennoch um alle tausend andere Dinge des Lebens kümmern, dass die funktionieren. Ja. Und das ist auch ein gutes Beispiel, was du gerade ansprichst. Man muss dann auch aufpassen, dass man nicht übers Ziel hinausschießt. Mhm. Ne? Dass man jetzt nicht zu eitel wird, dass man jetzt nicht auf jede kleine Delle und Falte und jedes Gramm guckt. Und bist du im Fitnessstudio? Im Moment leider nicht, aber ich würde gerne. Ja, okay, ist ja auch okay. Aber auch da muss man sich immer wieder zurückpfeifen. Man muss nicht so perfekt aussehen, wie da manche Jungs aussehen. Ja. Das muss nicht sein, das ist einfach Quatsch. Das ist dann wieder ein das ist die Sucht in die andere Richtung, weißt du? Ja. Ja, das haben ja auch schon viele andere gesagt. Nur das Problem ist halt, ich habe irgendwie, weil ich mir ständig darüber Gedanken machen muss, also das geht eigentlich den ganzen Tag so, dass ich mir eben genau über solche Dinge Gedanken mache, vor allem was andere über mich denken oder was sie in mir sehen. Dann wie gesagt, pfeif dich doch da ein bisschen zurück. Du hast doch einen Willen, Mensch. Du hast den Willen, du hast 65 Kilo runtertrainiert. Dann wirst du auch den Willen aufbringen, dass du solche Gedanken einfach zurückhältst, wenn die in dir aufkommen. Das ist dann eine mentale Disziplin, ein mentales Training. Ja. Ja, das ist so leicht gesagt, ja. Finde ich. Es ist schon ziemlich hart. Mhm. Und was noch ein Problem ist, dass ich halt jetzt auch ein starkes Problem damit habe, auf Menschen zuzugehen. Warum? Ich sag mal, weil mein Selbstbewusstsein eigentlich ziemlich im Keller ist. Ja. Und mir fehlen, also nehmen wir mal als Beispiel, wenn ich eine Frau ansprechen will oder so, ja. Da fehlt mir halt wirklich das Selbstbewusstsein. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, worüber ich mich mit ihr unterhalten soll oder so. Musst du trainieren. Stell dir einfach die Situation vor, du würdest jetzt wieder immer noch 150 Kilo fast wiegen. Hättest du da mehr Selbstbewusstsein? Also früher hatte ich das, ja. Ehrlich? Ja. Da konntest du auch auf Frauen besser zugehen? Das ging damals besser, ja. Ah, das ist ein Ding, das ist ungewöhnlich. Das habe ich so noch nie gehört. Ja, also ich war damals schon offener, aber das lag, glaube ich, auch daran, dass mich das eigentlich gar nicht so gestört hat, das Gewicht am Anfang. Weil ich hatte jetzt nicht das Problem, dass mich irgendwelche Leute gehänselt haben oder so. Ich hatte eigentlich einen guten Freundeskreis, ja. Wo ich drin war und... das hat mir da eigentlich nicht das Problem gemacht. Gut, Erfolg war dann natürlich noch eine andere Sache, mhm. Bei Frauen zum Beispiel. Aber da fiel es mir auf jeden Fall leichter. Mhm. Was machst du eigentlich vom Beruf? Ich mache im Moment eine Ausbildung. Als? Zum Assistenten in Informatik. Ach so. Mhm. Ja, also, und das bemerkst du, je mehr du abgenommen hast, das ging so parallel Hand in Hand, dass richtig. Du unsicherer wurdest du und vielleicht ist es auch so, dass man sich quasi eine neue Identität finden muss. Du bist ja jetzt irgendwie ein anderer Mensch als noch vor 3 Jahren. Richtig, also ich habe mich halt nicht nur äußerlich verändert, sondern mhm. auch wirklich komplett. Und dass man sich dann auch erstmal ausprobieren muss, versuchen muss und sich eben auch so im sozialen Umfeld bis hin zu solchen Flirtgeschichten mit Frauen einfach auch trainieren muss. Mhm. Ist wahrscheinlich schwer, jetzt so theoretisch das zu formulieren, aber ich glaube, da hilft auch nur die offensive Herangehensweise. Ja, die Unsicherheit nehme ich ernst, die du sagst. Ja. Aber ich glaube, auf Dauer ist die Alternative verheerender gewesen. Wäre die Alternative für dich verheerender? Vermutlich schon, ja. Ja, das bin ich ganz sicher. Einmal körperlich, gesundheitlich ja. und ich glaube letztendlich dann auch im Umgang vielleicht auch mit anderen, zumindest mit, ja, wie oft haben mir hier schon etwas korpulentere Männer auch erzählt, dass sie Schwierigkeiten haben, auf Frauen zuzugehen und sich schämen und Abfuhren bekommen und so weiter. Mhm. Du warst dann ja eben auch noch sehr jung, ne? Als du so dick schon warst. Ja. Ja, ja. Als Kind auch schon? Als Kind auch schon. Als Kind auch schon. Ja, ja, sieh mal, was du jetzt auch gerade für eine Entwicklung durchmachst. Mhm. Da hat sich ja alles innerhalb kürzester Zeit umgekrempelt, ne? Ja, das ist komplettes Neuland eigentlich. Komplettes Neuland, ja. Ich würde das einfach an der Stelle angehen mit vielfältigen Aktivitäten. Ja. Dass du mit Aktivitäten, die mit Menschen verbunden sind. Mhm. Das ist Sport, dass du viel unter Leute kommst, dass du dir irgendwie ein Hobby suchst, wo du mit Menschen zusammen bist. Ja. Und ich glaube, ich bin sicher, dass in 1-2 Jahren hast du dein Level gefunden, auf dem du, deine Schiene gefunden, auf der du dann gehen wirst. Okay. Okay. Ich finde es erstmal, ich muss dir nochmal sagen, sensationell und großes Kompliment, dass du es geschafft hast. Dankeschön. Weil, ich sag's nochmal, ich mein das sehr ernst, du hast da einen großen Willen gezeigt. Und diesen Willen und diese Kraft hast du jetzt auch für diese neuen Probleme, die da entstanden sind, die in den Griff zu kriegen. Bin ich ganz sicher, dass du es schaffen wirst. Ja. Und guck dich im Spiegel an und kannst auch stolz auf dich sein. Ja, ich bin auch stolz auf mich, das auf jeden Fall. Im Moment läuft frauenmäßig nichts. Im Moment leider nicht, nein. Ja, na gut. Das wird sich schon... Häng bloß nicht zu Hause ab und kapsel dich ein. Das ist es nicht. Mhm. Das hast du ja damals gemacht. Ja. Ja. André, ich bin optimistisch. Gut. Du wirst das packen, ich bin ganz sicher. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ja, und mach Sport und deine Sachen und dann wird das schon laufen. Okay. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit dem Mike. Mike ist 32. Hallo Mike. Hallo Domian. Hallo Mike. Was ist dein Thema? Ich habe ein Problem seit 3 Tagen, sage ich jetzt mal. Mein Opa, der ist kurzfristig gestorben. Wann denn? Es ist was passiert am 7.5. und verstorben ist er am 15.5. Also, was ist Moment, da? Jetzt bin ich aber, doch. Am 15. Doch, stimmt. Nee, Moment. Das ist ja erst vor ein paar... Ich bin total nervös im Moment, tut mir leid. Kommt ja auf das genaue Datum gar nicht an. Also, der Opa ist vor ein paar Tagen gestorben. Ja, der ist am 7. ins Krankenhaus gekommen und am 14. ist er verstorben. Richtig. An was ist er verstorben? Ja, das ist kurzfristig zu Hause passiert. Der war eigentlich kerngesund. Hm. 80 Jahre, also er ist 81 geworden. Ja. Ja, es ist abends einfach passiert zu Hause. Dem wurde schlecht, er hatte Rückenschmerzen und ist aufs Klo gegangen, hat sich übergeben. Dann ist er wieder hochgegangen ins Wohnzimmer zu Oma, hat sich hingesetzt, ja. Dann haben die einen Krankenwagen gerufen und einen Notarzt. Hm. Ja, und die haben den dann mitgenommen. Auch eine schnelle Diagnostik festgestellt. Es war ein Aneurysma. Das ist die Hauptschlagader im Bauch. Das ist ausgesprochen schlimm und in der Regel tödlich. Ja, es ist eigentlich tödlich. Aber es ist gut gegangen eigentlich, sage ich jetzt mal. Die haben den mitgenommen, haben die Diagnostik festgestellt und haben eine Not-OP dann abends noch gemacht bei ihm. Ja. Das war auch alles super soweit. Ist gut verlaufen. Am anderen Tag konnte man ihn auch besuchen. Da war er noch am Beatmungsgerät und in Narkose natürlich. Mhm. Aber einen Tag danach war er halt, ja, normal wieder alleine geatmet, ohne Beatmungsgerät. Mhm. Es ging aufwärts mit ihm. Mhm. Ja, und dann ab dem 5. Tag wurde es dann immer schlechter wieder. Mhm. Sodass sie ihn dann leider wieder ans Beatmungsprojekt tun mussten. Ja. Und am 7. Tag ist er dann leider verstorben. An den Folgen? An den Folgen dieser Riss. Ist er denn dann in den letzten Tagen noch klar so bei Verstand gewesen? Ja, nach der OP, 2 Tage danach, wo er aus der Narkose kam, war er wieder klar. Ich habe da mit ihm geredet. Wir waren ja auch alle da, Verwandte, Bekannte, Kinder. Ja. Und danach wurde es schlechter. Ich höre, dass dein Opa für dich eine besondere Person war. Eine sehr besondere Person, natürlich. Warum? Erzähl mal. Meine Oma auch. Mhm. Lebt die Oma denn noch? Ja. Ja. Die hört gerade zu. Hast du eine sehr enge Bindung zu deinen Großeltern? Sehr, sehr eng. Ja. Klar. Ich war 365 Tage im Jahr bei denen. Mhm. Also jeden Tag. Immer. Wohnen die Großeltern auch in deiner Gegend? 1 Kilometer weg von mir. Ach so, ja. Ja. Das Problem ist halt eben jetzt die letzten 3 Tage nach der Beerdigung. Tut mir leid, wir kommen gerade ein bisschen. Ja, das ist aber nicht schlimm, das ist normal. Die letzten 3 Tage, ja, Angststörung, sag ich mal. Hast du Angststörung? Ja. Was sind das? Kannst du die Angst ein bisschen näher beschreiben, Mike? Ja, dass das auch mir vielleicht passiert. Dass ein Mensch, der 81 Jahre gesund war, so schnell aus dem Leben gerissen worden ist. Der war nie krank. Nie. Also ist es einmal der große Schmerz, dass du den Opa verloren hast? Ja, natürlich. Und zum anderen auch die Tatsache, an die eigene Sterblichkeit erinnert worden zu sein, dass es einem selbst auch passieren kann. Die letzten Nächte schlafe ich gar nicht. Kaum. Hast du so vorher so nie über den Tod eingehend nachgedacht? doch, als ich noch früher in die Kirche gegangen bin, ich bin katholisch, klar habe ich darüber nachgedacht, aber die letzten Jahre gar nicht, überhaupt nicht mehr, weil sind alle gesund aus der Familie, alle. Ja. Gut, der Papa hat ein neues Knie gekriegt und der Bruder, aber das ist Oma auch noch kerngesund. Ja. Die auch geistig, beide fit, Oma auch. Aber das ist halt das Schlimme unserer Existenz, dass wir alle zu jeder Sekunde letztendlich sterben können. Ja, aber so schnell. Und auch sehr schnell sterben können. Ja. Ob jung oder alt und sehr plötzlich weg sein können. Das aber damit kam ich nicht klar. Du stehst natürlich jetzt auch noch unter dem enormen Schock, dass du den Opa verloren hast. Die Beerdigung ist gerade vorbei. Ja. Da ist man ja irgendwie noch gar nicht bei Sinnen, wenn man sowas erlebt hat. Ich war ja auch 7 Tage, wo er im Krankenhaus war, jeden Tag 2-3 Mal da. Ne? Ja. Abends noch und habe ihm gute Nacht gesagt. Warst du dabei, als er verstorben ist? Ja, ich war dabei. Nachts um 2:30 haben sie uns angerufen. Um 2:30 sind wir hingefahren. Und morgens früh um 5:55. Ah ja. Ist dann verstorben. Wart ihr so lange dann so viele Stunden bei ihm? Alle Mann, ja. Fast alle, außer die Oma natürlich. Das wollten wir ja auch nicht antun. Ihn dann in so einer Erinnerung, weil es sieht nicht schön aus, wenn du da in der Intensivstation an allen Geräten angeschlossen bist und so. Und das, die Oma hat sich dann später nochmal verabschiedet. Ist er denn dann friedlich eingeschlafen oder hat er ganz, sich ganz friedlich? Entschuldigung. Ja, ganz friedlich, also ganz friedlich. Dann, wo es wieder schlechter wurde, mussten sie ihn ja wieder, sag ich mal, in Narkose setzen, weil sie das Beatmungsgerät auch angeschlossen hatten. Also er hat nicht gelitten und hatte keine Schmerzen. Und er hat noch mitbekommen, dass ihr alle da wart? Ja, einen Tag vorher hat er es mitbekommen. Aber dann mussten sie ihn ja, weil es abends so schlimm geworden ist, um 9 Uhr in Narkose wieder versetzen. Und da war natürlich keiner mehr da. Die letzten waren um 7-8 Uhr da. Ja. Aber auch das, in all dem Schmerz ist natürlich tröstlich, dass er, wenn du sagst, er hat nicht leiden müssen. Nein, hat er ist dann wirklich weggeschlummert, weggeschlafen. Ja. Das ist ja alles schon mal sehr, sehr, sehr tröstlich in all dem Unglück. Das stimmt, natürlich. Wie geht es denn deiner Oma jetzt im Moment? Also meine Oma hat eigentlich bis jetzt sehr, sehr gut verkraftet. Wir sind auch täglich alle immer da, rund um die Uhr ist eigentlich immer einer da. Außer natürlich nachts, da sagt sie auch, sie möchte alleine sein. Aber es kümmert sich jeden Tag, ich bin auch jeden Tag da, 2-3 Mal. Aber sie hat sehr gut verfasst und ihr geht es eigentlich sehr, sehr gut. Sie wird auch viel unterstützt von uns. Also eine tapfere Frau. Ja, eine tapfere Frau. Die hat ja 2 Kinder, also mein Papa und der Bruder, die haben auch dahin gebaut. Die wohnen alle auf dem Grundstück von der Oma. Ist immer einer da für die. Die gucken auch jeden Abend. Ich war auch noch da von 11:30 bis 11:45. Und dann habe ich gedacht, ich muss dich mal anrufen. Ja. Weißt du, Mike, so schlimm das jetzt auch ist und so schockhaft das auch sich auf dich auswirkt, es hat natürlich auch ein Gutes, sich dessen bewusst zu sein, dass man sterblich ist, dass wir alle sterblich sind. Ja, das stimmt, aber ich will da gar nicht dran denken. Denn dadurch schätzen wir erst das Leben. Ja, jetzt merke ich das erstmal. Ja, ja. Und dadurch spüren wir, glaube ich, auch so die Aufforderung, das Beste aus dem Leben zu machen, aus jedem Tag. Und nicht leichtfertig so die Zeit zu verschwenden. Richtig. Und daraus kann ja auch eine Aufgabe erwachsen, dass du dich jetzt noch mehr um deine Oma kümmerst und deine Eltern und so weiter. Ja, ich will auch viel Zeit noch mit der Oma verbringen. Klar. Aber da ist jetzt die Angst um dein eigenes Sterben auch. Sehr. Ja. Oma irgendwann zu verlieren. Das ist schwer. Entschuldigung. Mike, das ist natürlich eine Angst, die wir alle haben, die wir liebe Menschen um uns herum haben. Alle. Ja. Ich denke auch so, wie du denkst. Und das ist mir oft auch sehr schwer. Es wurde mir aber seitdem der Opa tode erstmal richtig bewusst. Vorher gar nicht. Es gibt da nur eine Lösung, dass man die Zeit, die man hat mit den Menschen, die man liebt, so gut wie irgend möglich zu verbringen. Ja, habe ich auch zu Oma gesagt, das will ich ja auch. Sie hat mir das nicht geglaubt, dass es mir so, habe ich heute Mittag nochmal gesagt, dass es mir so schlecht geht, aber Das hat sie mir, glaube ich, nicht geglaubt. Mhm. Aber es ist so. Ja. So habe ich auch meine Gefühle noch nie ausgelassen. Ja. Moment. Hast du eine Partnerin oder bist du solo? Ich war also insgesamt 12 Jahre in einer Beziehung, ja. Bin aber jetzt seit ein Dreivierteljahr alleine, ja. Mhm. Ich habe 2 Katzen, die mich noch so ein bisschen ablenken. Ja, das ist doch. Tiere sind wunderbar. Tiere sind einfach ganz toll. Das stimmt, aber das ersetzt mir nicht mein Opa wieder. Nein, natürlich nicht. Ne, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber weißt du, es ist ein absolutes Unglück, worüber wir gar nicht diskutieren müssen. Aber mir ist ein Satz gerade sehr noch in Erinnerung, dass du sagst, dass er in der letzten Phase. Dass er nicht hat leiden müssen und keine Schmerzen hatte. Ja, ne, das hat er auch. Das würde das Ganze noch viel mehr verschlimmern in der Erinnerung, wenn das jetzt so gewesen wäre. Mhm. Jetzt musst du die nächsten Tage irgendwie durchkriegen. Da gibt es fast gar kein großes Rezept. Aber ich merke, dass du eine Familie hast, dass da viele Menschen um dich herum sind. Sehr viele. Ja, das ist schon mal super. Das ist sehr gut. Die Oma, die Eltern, die Geschwister und so weiter. Natürlich. Rede mit denen, weine mit denen, schäme dich überhaupt nicht. Das ist völlig normal, ja. Dass man so reagiert. Ja, aber ich weiß es nicht. Und nutze deine Zeit, die du hast. Das ist das Allerwichtigste. Ich wollte schon zum Psychologen gehen. Ach, weißt du, man muss nicht wegen allem zum Psychologen gehen. Du bist jetzt so in tiefer Trauer. Das schaffst du auch alleine. Ja, wenn ich guck dir mal deine tapfere Oma an. Das stimmt. Ne? Die ist tapfer. Mhm. Auf jeden Fall, das stimmt. Lieber Mike. Ich mache das Beste draus. Nun bist du aber so angeschlagen, dass ich doch vorschlage, dass wir dich nochmal kurz zurückrufen. Dann lassen wir dich nicht so ganz alleine. Ich rufe auch gleich nochmal die Oma zurück. Genau. Ich spreche nochmal mit der. Wünsche ich dir und deiner Familie viel Kraft und alles Gute. Danke, Domian, dir auch. Tschüss, Mike. Tschüss. Tschüss, danke. So, meine Lieben, jetzt habe ich noch leider nicht mehr viel Zeit, sehe ich gerade, aber den Sven, den begrüße ich noch. 25 Jahre. Hallo, Sven. Hallo. Hallo, Sven. Was ist denn dein Thema? Also, ich wollte mich über den Eurovision Song Contest unterhalten. Ach, das ist schön. Dann können wir da gleich mal loslegen und dann brauchen wir auch nicht so ganz viel Zeit für. Leg mal los. Was ist deine Meinung? Also, ich finde, einerseits brauchen wir den Eurovision Song Contest gar nicht, weil bei der Wirtschaftslage in Europa ist es einfach viel zu teuer geworden. Und zum Zweiten... Ich habe das akustisch nicht verstanden. Du guckst den nicht, weil das zu teuer ist? Doch, ich gucke den schon, aber ich finde, bei der Wirtschaftslage lohnt sich das mittlerweile gar nicht, weil er viel zu teuer geworden ist. Weil die Russen haben ja Geld. Die haben Millionen reingebuttert. Ja gut, aber die Deutschen, die davon diesen 50.000 dahin zu stellen, ist auch nicht gerade, weiß ich nicht, war ja auch nicht gerade sinnvoll. Ja. Ja. Und, aber du hast es geguckt jetzt am Samstag? Ja, ich habe es geguckt. Also ja. ich fand den Song nicht schlecht, aber... Die Deutschen haben das Thema verpasst, weil Swing ja momentan in Europa nicht so angesagt ist. Ja, das glaube ich auch. Swing ist null angesagt. Ja, das war, glaube ich, auch der Fehler. Ich finde auch, früher gab es zum Beispiel von Belgien, Holland, Frankreich so 12 Punkte. Mhm. Gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr, warum auch immer. Ja. Und Norwegen fand ich mir immer am besten, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, fand ich auch. Jetzt, ich habe gerade den Michael ganz am Anfang schon gefragt, hättest du denn einen Favoriten, der für Deutschland das nächste Jahr auftreten sollte? Also ich finde so ein Stefan Raab, Gilde Horn, die Charakter haben, ja. Finde ich schon nicht schlecht. Aber ich fände auch so einen Michael Hirte nicht schlecht, weil der auch irgendwo Gefühl reinbringt. Michael wer? Michael Hirte, der mit der Mundharmonika. Ja. Finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Ja, ja. Aber das haben wir auch schon alles gehabt. Also ja. So ein Roger Cicero, da sind wir auch alle baden gegangen. Ja. So ist er nicht. Also wir haben wirklich... obwohl, mit Max Mutzke hatten wir auch einen tollen Vertreter damals. Ja, aber da waren wir auch 6. Ja, ja, eben, genau. Auch mit Stefan standen wir ganz gut da. Stefan Raab und Gilde Horn, das war's. Ja, genau. Können wir schon durch. Das war so ein Charakterköpfe. Ja, genau. Das ja. Und das haben die anderen Staaten auch honoriert, ne? Dass da, ja, genau. Dass das Charaktere waren, die da gesungen haben. Aber Norwegen fand ich, wie gesagt, nochmal am besten. Also, das so. Ich bin sicher, dieser Junge wird ein ganz großer Star. Ich hab's irgendwie so im Blut. Also, wir wandern ja im September aus nach Norwegen. Ach, wie schön. Und vielleicht höre ich ja dann noch mehr von Ihnen. Ja, Sven, ich muss leider Schluss machen und alles Gute und viel Spaß im schönen Norwegen. Danke. Tschüss. In der Technik, Stefan Weitersagen. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer offenen Themensendung. Rund um die Uhr könnt ihr mailen, domian@wdr.de. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne und gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. Musik.